Guten Tag, wir hatten reserviert. Die Nummer 1 der Charts wird nicht von euch diktiert. Aus dem Weg, ihr geilen Superstars. In euren Charts ist doch noch Platz für etwas Mittelmaß. Guten Abend, jetzt kommen wir. Lehnt euch zurück, nehmt euch ein Bier. Wir rocken euch in Grund und Boden. Und statt der Stars geben wir jetzt Gas. Hässlich und zu alt, seid auf der falschen Stelle und nicht auf der richtigen Stelle. Wir brauchen Einheitsbrei im Radio für alle. Und mit diesem Zeug füllen wir da ganze Hallen. Von Juli bis November haben wir eine sehr geile Zeit. Ohne euch tut uns gar nicht leid. Guten Tag, dann bleiben wir hier in unserem Proberaum und schließen hinter uns die Tür. Guten Tag, wir waren schön. Spielen unsere Gigs und mit dem Schatz wird das dann. Punkrock pur, wir leben die Suppe.